Phaedra von Jean-Baptiste Racine, übertragen von Friedrich von Schiller. Zweiter Aufzug. Erster Auftritt. Aricia, Ismene. Aricia, er will mich sehen, Hippolyt, und hier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen. Ist's wahr, Ismene? Täuschest du dich nicht? Ismene, das ist die erste Frucht von Theseus Tod. Bald siehst du alle Herzen, die die Scheu vor ihm entfernt hielt, dir entgegenfliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick in ihrer Hand, und alles wird ihr huld'gen. Aricia, so wär es keine unverbürgte Sage, ich wäre frei und meines Feinds entledigt? Ismene, so ist's, dir kämpft das Glück nicht mehr entgegen, Theseus ist deinen Brüdern nachgefolgt. Aricia, weiß man, durch welch Geschick er umgekommen? Ismene, man spricht Unglaubliches von seinem Tod. Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetreuen, da er aufs neue Weiberraub verübt. Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land, er sei hinabgestiegen zu den Toten mit seinem Freund Pirithoos, er habe die schwarzen Ufer und den Styx gesehen und sich den Schatten lebend dargestellt, doch keine Wiederkehr sei ihm geworden vom traurigen Strand, den man nur einmal sieht. Aricia, ist's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, ins tiefe Haus der Toten lebend dringe? Was für ein Zauber denn zog ihn hinab an dieses allgefürchtete Gestade? Ismene, Theseus ist tot, Gebieterin, du bist's allein, die daran zweifelt, den Verlust beseufzt Athen. Tryzene hat bereits den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phaedra, voll Angst für ihren Sohn, hält Rat hier im Palast mit den bestürzten Freunden. Aricia, und glaubst du wohl, dass Hippolyt an mir großmütiger werde handeln als sein Vater, dass er die Knechtschaft mir erleichtern werde, von meinem Los gerührt? Ismene, ich glaub es, Fürstin. Aricia, den stolzen Jüngling kennst du ihn auch wohl und schmeichelst dir, er werde mich beklagen und ein Geschlecht, das er verachtet, ehren in mir allein. Du siehst, wie er mich meidet. Ismene, man spricht von seinem Stolze viel, doch hab ich den Stolzen gegenüber dir gesehen. Sein Ruf, gesteh ich, schärfte meine Neugier, doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah, dem Ruf nicht zuzusagen, sichtbar war's, wie er bei deinem Anblick sich verwirrte, wie er umsonst die Augen niederschlug, die zärtlich schmachtend an den deinen hingen. Gesteht sein Stolz nicht ein, dass er dich liebe, sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht sagt. Aricia, o Freundin, wie begierig lauscht mein Herz der holden Rede, die vielleicht mich täuscht, dies Herz, du kennst es, stets von Gram genährt und Tränen, einem grausem Geschick zum Raub dahingegeben, sollt es sich der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die letzte bin ich übrig von dem Blut des hohen Königs, den die Erde zeugte, und ich allein entrann der Kriegeswut. Sechs Brüder sah ich in der Blüte fallen, die Hoffnung meines fürstlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und die Erde trank ungern ihrer Enkelsöhne Blut. Du weißt, welch streng Gesetz der Griechen Söhnen seit jener Zeit verwehrt, um mich zu werben. Man fürchtet, dass der Schwester Rachegeist der Brüder Asche neu beleben möchte. Doch weißt du auch, wie dieses freie Herz die feige Vorsicht der Tyrannenfurcht verachtete, der liebe Feindin stets, wußt ich dem König Dank für eine Strenge, die meinem eignen Stolz zu Hilfe kam. Da hatt ich seinen Sohn noch nicht gesehen. Nein, denke nicht, daß seine Wohlgestalt mein leicht betrognes Aug verführt, der Reiz, der ihn umgibt, den jeder an ihm preiset, die Gaben einer gütigen Natur, die er verschmäht und nicht zu kennen scheint. Ganz andere, herrlichere Gaben lieb ich, schätz ich in ihm, die hohen Tugenden des Vaters, aber frei von seinen Schwächen, den edeln Stolz der großen Seele lieb ich, der unter Amors Macht sich nie gebeugt. Sei Phädra stolz auf ihres Theseus Liebe, mir genügt die leichte Ehre nicht, ein Herz zu fesseln, welches Tausende gewannen, den Mut zu brechen, welchen nichts gebeugt, ein Herz zu rühren, welches nie gefühlt, den stolzen Mann als Siegerin zu fesseln, der nicht begreift, wie ihm geschieht, umsonst sich einem Joch entwindet, das er liebt. Das lockt mich an und reizt mich. Mindern Ruhm bracht es, den großen Herkules zu rühren, als Hippolyt. Viel öfter war der Held besiegt und leichtern Kampfes überwunden. Doch ach, wie heg ich solchen eiteln Sinn, zu sehr nur fürcht ich, widersteht man mir, und bald vielleicht siehst du mich tief gebeugt, den Stolz beweinen, den ich jetzt bewundre. Er sollte lieben, Hippolyt, ich hätte sein Herz zu rühren. Ismene, hör ihn selbst, er kommt. Zweiter Auftritt. Aresia, Ismene, Hippolyt. Hippolyt, ehe ich von dannen gehe, Königin, künd ich das Los dir an, das dich erwartet. Mein Vater starb. Ach, nur zu wahr erklärte sich mein ahnend Herz sein langes Außenbleiben. Den edeln Kämpfer konnte nur der Tod so lange Zeit im Aug der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn entschieden, den Gefährten und den Freund, den Waffenfreund des herrlichen Alzid. Dein Hass, ich darf es hoffen, Königin, auch gegen Feindes Tugenden gerecht, gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Einst tröstet mich in meinem tiefen Leid, ich kann dich einem harten Joch entreißen, den schweren Bann, der auf dir lag, vernicht ich, du kannst fortan freischalten mit dir selbst und in Trözen, das mir zum Los gefallen, auf mich ererbt von Pittheus, meinem Ahn, das mich bereits als König anerkannt, lass ich dich frei und freier noch als mich. Aresia, Herr, mäßge diesen Edelmut, der mich beschämt, mehr als du denkst, erschwerst du mir die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du so große Gunst an der Gefangenen übst. Hippolyt, Athen ist noch im Streit, wer herrschen soll, es spricht von dir, nennt mich und Phädras Sohn. Aricia. Von mir? Hippolyt. Ich weiß und will mir's nicht verbergen, dass mir ein stolz Gesetz entgegensteht, die fremde Mutter wird mir vorgeworfen, doch hätt ich meinen Bruder nur zum Gegner, nicht wehren sollte mir's ein grillenhaft Gesetz, mein gutes Anrecht zu behaupten, ein höheres Recht erkenn ich über mir, dir tret ich ab, vielmehr ich geb dir wieder den Thron, den deine Väter von Erechtheus, der Erdesohn, dem Mächtigen ererbt. Er kam auf Aigeus durch der Kindschaft recht, Athen, durch meinen Vater groß gemacht, erkannte freudig diesen Held zum König, und in Vergessenheit sank dein Geschlecht. Athen ruft dich in seine Mauern wieder, genug erlitt es von dem langen Streit, genug hinabgetrunken hat die Erde des edlen Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Anteil ist Tryzene, Kreta bietet dem Sohn der Phädra reichlichen Ersatz, dir bleibt Athen. Ich geh jetzt, um für dich die noch geteilten Stimmen zu vereinen. Aricia, erstaunt, beschämt von allem, was ich höre, befürcht ich fast, ich fürchte, dass ich träume. Wach ich, und ist dies alles Wirklichkeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt, wie weit noch überflügelt ihn die Wahrheit. Zu meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen? Hippolyt, ich, Königin, dich hassen, was man auch von meinem Stolz verbreitet. Glaubt man denn, dass eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit wär's, welch eingewurzelt verstockter Hass, den nicht dein Anblick zähmte? Konnt ich dem holden Zauber widerstehen? Aricia unterbricht ihn. Was sagst du, Herr? Hippolyt, ich bin zu weit gegangen, zu mächtig wird es mir, und weil ich denn mein langes Schweigen brach, so will ich enden, so magst du ein Geheimnis denn vernehmen, das diese Brust nicht mehr verschließen kann. Ja, Königin, du siehst mich vor dir stehen, ein warnend Beispiel tief gefallenen Stolzes, ich, der Liebe trotzig widerstand, der ihren Opfern grausam Hohn gesprochen und, wenn die andern kämpften mit dem Sturm, stets von dem Ufer hoffte zuzusehen, durch eine stärkere Macht mir selbst entrissen, erfahr auch ich nun das gemeine Los. Ein Augenblick bezwang mein kühnes Herz, die freie, stolze Seele, sie empfindet, 6 Monde trag ich schon gequält zerrissen, von Scham und Schmerz den Pfeil in meinem Herzen. Umsonst bekämpf ich dich, bekämpf ich mich, dich flieh ich, wo du bist, dich find ich, wo du fehlst. Dein Bild folgt mir ins Innerste der Wälder, das Licht des Tages und die stille Nacht muß mir die Reize deines Bildes malen. Ach, alles unterwirft mich dir, wie auch das stolze Herz dir widerstand. Ich suche mich selbst und finde mich nicht mehr. Zur Last ist mir mein Pfeil, mein Wurfspieß und mein Wagen. Vergessen ganz hab ich die Kunst Neptuns. Mit meinen Seufzern nur erfüll ich jetzt der Wälder Stille, meine müß'gen Rosse vergessen ihres Führers Ruf. Nach einer Pause. Vielleicht schämst du dich deines Werks, da du mich hörst und dich beleidigt, meine wilde Liebe. In welcher rauen Sprache biet ich auch mein Herz dir an, wie wenig würdig ist der rohe Sklave solcher schönen Bande. Doch eben darum nimm ihn gütig auf, ein neu Gefühl, ein fremdes sprech ich aus, und sprech ich's übel, denke, Königin, dass du die Erste bist, die mich's gelehrt. Dritter Auftritt. Arisia, Ismene, Hippolyt, Theramen. Theramen, die Königin naht sich, Herr, ich eilt ihr vor, sie sucht dich. Hippolyt, mich? Theramen, ich weiß nicht, was sie will, doch eben jetzt hat sie nach dir gesendet. Phädra will mit dir sprechen, eh du gehst. Hippolyt, Phädra, was soll ich ihr, was kann sie wollen? Arisia, Herr, nicht versagen kannst du ihr die Gunst, wie sehr sie deine Feindin auch, du bist ein wenig Mitleid ihren Tränen schuldig. Hippolyt, du aber gehst, du gehst, und ich soll gehen, und ohne dass ich weiß, ob du dies Herz, ob meine kühne Liebe dich beleidigt? Arisia, geh, deinen edlen Vorsatz auszuführen, erringe mir den Thron Athens, ich nehme aus deinen Händen jegliches Geschenk, doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist mir nicht die teuerste von deinen Gaben. Geht ab mit Ismenen. Vierter Auftritt. Hippolyt, Theramen. Hippolyt, Freund, ist nun alles? Doch die Königin naht. Phädra zeigt sich im Hintergrunde mit Önonen. Lass alles sich zur Abfahrt fertig halten, gib die Signale, eile, komm zurück so schnell als möglich und erlöse mich von einem widerwärtigen Gespräch. Theramen geht ab. Fünfter Auftritt. Hippolyt, Phädra, Önone. Phädra, noch in der Tiefe des Theaters. Er ist's, Önone. All mein Blut tritt mir ans Herz zurück. Vergessen hab ich alles, was ich ihm sagen will, da ich ihn sehe. Önone, bedenke deinen Sohn, der auf dich hofft. Phädra, vortretend zu Hippolyt. Man sagt, o Herr, du willst uns schnell verlassen, ich komme meine Tränen mit den deinen zu mischen, ich komme meines Sohnes wegen dir meine bangen Sorgen zu gestehen. Mein Sohn hat keinen Vater mehr, und nah rückt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt. Von tausend Feinden seh ich ihn bedroht, Herr, du allein kannst seine Kindheit schützen, doch ein geheimer Vorwurf quält mein Herz, ich fürchte, dass ich selbst dein Herz verhärtet. Ich zittre, Herr, dass dein gerechter Zorn an ihm die Schuld der Mutter möchte strafen. Hippolyt, ich denke nicht so niedrig, Königin. Phädra, wenn du mich hasstest, Herr, ich müsste es dulden. Du sahest mich entbrannt auf dein Verderben. In meinem Herzen konntest du nicht lesen. Geschäftig war ich, deinen Hass zu reizen. Dich konnt ich nirgends dulden, wo ich war. Geheim und offen wirkt ich dir entgegen, nicht ruhig, bis uns Meere selbst geschieden. selbst deinen Namen vor mir auszusprechen, verbot ich durch ein eigenes Gesetz. Und dennoch, wenn an der Beleidigung sich Rache misst, wenn Hass nur Hass erwirbt, war nie ein Weib noch deines Mitleids werter und keines minder deines Hasses wert. Hippolyt, es eifert jede Mutter für ihr Kind, dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben, ich weiß das alles, Königin, war doch der Argwohn stets der zweiten Ehe Frucht, von jeder andern hätt ich gleichen Hass, vielleicht noch mehr Misshandlungen erfahren. Phädra, ach Herr, wie sehr nahm mich der Himmel aus von dieser allgemeinen Sinnesart, wie ein ganz anderes ist's, was in mir tobet. Hippolyt, lass, Königin, dich keine Sorge quälen, noch lebt vielleicht dein Gatte, und der Himmel schenkt unsern Tränen seine Wiederkehr, beschützt ihn doch der mächtige Neptun, zu solchem Helfer fleht man nicht vergebens. Phädra, ha, zweimal sieht kein Mensch die Todesufer, Theseus hat sie gesehen, drum hoffe nicht, daß ihn ein Gott uns wieder schenken werde, der karge Styx gibt seinen Raub nicht her. Tot wär er? Nein, er ist nicht tot, er lebt in dir, noch immer glaub ich ihn vor Augen zu sehen, ich spreche ja mit ihm, mein Herz. Ach, ich vergesse mich, Herr, wider Willen reißt mich der Wahnsinn fort. Hippolyt, ich sehe erstaunt die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Theseus, obgleich im tiefen Grabe, lebt vor deinen Augen. Von der Leidenschaft zu ihm ist deine Seele ganz entzündet. Phädra, ja, Herr, ich machte brenne für den Theseus, ich liebe Theseus, aber jenen nicht, wie ihn der schwarze Acheron gesehen, den flatterhaften Buhler aller Weiber, den Frauenräuber, der hinunterstieg, des Schattenkönigs Bette zu entehren. Ich seh ihn treu, ich seh ihn stolz, ja, selbst ein wenig scheu, ich seh ihn jung und schön und reizend alle Herzen sich gewinnen, wie man die Götter bildet, so wie ich dich sehe, deinen ganzen Anstand hat er, dein Auge, deine Sprache selbst, so färbte die edle Röte seine Heldenwangen, als er nach Kreta kam, die Töchter Minos mit Lieb entzündete. Wo warst du da? Wie konnt er ohne Hippolyt die besten, die ersten Helden Griechenlands versammeln, o dass du, damals noch zu zarten Alters nicht in dem Schiff mit warst, das ihn gebracht, den Minotaurus hättest du getötet, trotz allen Krümmen seines Labyrinths, dir hätte meine Schwester jenen Faden gereicht, um aus dem Irrgang dich zu führen. O nein, nein, ich kam ihr darin zuvor, mir hätt's zuerst die Liebe eingegeben, ich, Herr, und keine andere zeigte dir den Pfad des Labyrinths, wie hätt ich nicht für dieses liebe Haupt gewacht, ein Faden war der besorgten Liebe nicht genug, Gefahr und Not hätt ich mit dir geteilt, ich selbst, ich wäre vor dir hergezogen, ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir, war ich gerettet oder verloren. Hippolyt, was hör ich, Götter, wie, vergissest du, dass Theseus dein Gemahl, dass er mein Vater? Phädra, wie kannst du sagen, daß ich das vergaß? Bewahrt ich meine Ehre denn so wenig? Hippolyt, Verzeihung, Königin, schamrot gesteh ich, daß ich unschuld'ge Worte falsch gedeutet. Nicht länger halt ich deinen Anblick aus. Will gehen. Phädra, grausamer, du verstandst mich nur zu gut. Genug sagt ich, die Augen dir zu öffnen. So sei es denn, so lerne Phädra kennen und ihre ganze Raserei. Ich liebe und denke ja nicht, dass ich dies Gefühl vor mir entschuldge und mir selbst vergebe, dass ich mit feiger Schonung gegen mich das Gift genährt, das mich wahnsinnig macht, dem ganzen Zorn der himmlischen ein Ziel, hass ich mich selbst noch mehr, als du mich hassest, zu Zeugen des, ruf ich die Götter an, sie, die das Feuer in meiner Brust entzündet, das all den meinen so verderblich war, die sich ein grausam Spiel damit gemacht, das schwache Herz der Sterblichen zu verführen. Ruf das Vergangene dir zurück, dich fliehen war mir zu wenig, ich verbannte dich, gehässig grausam wollt ich dir erscheinen, dir desto mehr zu widerstehen, warb ich um deinen Hass. Was frommte mir's, du hasstest mich desto mehr, ich liebte dich nicht minder, und neue Reize nur gab dir dein Unglück. In Glut, in Tränen hab ich mich verzehrt, dies zeigte dir ein einz'ger Blick auf mich, wenn du den einz'gen Blick nur wolltest wagen. Was soll ich sagen, dies Geständnis selbst, das Schimpfliche, denkst du, ich tat's mit Willen, die Sorge trieb mich her für meinen Sohn, für ihn wollt ich dein Herz erflehen, umsonst, in meiner Liebe einzigem Gefühl konnt ich von nichts dir reden als dir selbst auf, räche dich und strafe diese Flamme, die dir ein Greuel ist, reinige, befreie des Helden Wert, der dir das Leben gab, von einem schwarzen Ungeheuer die Erde, des Theseus Witwe glüht für Hippolyt. Nein, lass sie deiner Rache nicht entrinnen, hier treffe deine Hand, hier ist mein Herz, voll Ungeduld, den Frevel abzubüßen, schlägt es, ich fühl es, deinem Arm entgegen, triff, oder bin ich deines Streichs nicht wert, mißgönnt dein Haß mir diesen süßen Tod, entehrte deine Hand so schmählich Blut, leih mir dein Schwert, wenn du den Arm nicht willst, gib, entreißt ihm das Schwert. Oenone, Königin, was machst du? Große Götter, man kommt, o flieh den Blick verhaßter Zeugen, komm, folge mir und rette dich vor Schmach. Sie führt Phädra ab. Sechster Auftritt, Hippolyt, Theramen, Theramen, flieht dort nicht Phädra, oder wird vielmehr gewaltsam fortgezogen? Herr, was setzt dich so in Wallung? Ich seh dich ohne Schwert, bleich, voll Entsetzen. Hippolyt, fliehen wir, Theramen. Du siehst mich in dem äußersten Erstaunen, ich kann mich selbst nicht ohne Grauen sehen. Phädra, doch, große Götter, nein, das Grässliche bedeck ein ewig Schweigen. Theramen, willst du von dannen, das Schiff ist segelfertig, doch, Herr, Athen hat sich bereits erklärt, man hat das Volk nach Zünften stimmen lassen, dein Bruder hat die Stimmen, Phädra siegt. Hippolyt, macht eine Bewegung des Erstaunens. Ein Herold kommt soeben von Athen, der ihr den Schluss des Volkes überbringt. Ihr Sohn ist König. Hippolyt. Phädra, große Götter, ihr kennt sie. Ist's der Lohn für ihre Tugend? Theramen. Indes schleicht ein Gerücht umher, der König sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus gesehen haben, aber hab ich ihn nicht dort erfragt und weiß ich nicht zu gut? Hippolyt. Tut nichts, man muß auf alles hören, nichts versäumen und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Verdient es nicht, dass wir die Fahrt einstellen, so gehen wir, was es auch kosten mag, der Würdigsten das Zepter zuzuwenden.